Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle, von Radio Lotte in Weimar und vom FSK in Hamburg zu einer Sonderausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Sonderausgabe unter anderem deshalb, weil diese Ausgabe heute eine Überlänge hat. Statt der üblichen Stunde sollen es heute anderthalb Stunden sein. Und außerdem werden diese anderthalb Stunden in eigener Sache sein. Als Mitherausgeber der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution möchte ich die heutige Sendung der aktuellen Ausgabe dieser Zeitschrift widmen. Dazu soll es einen Einblick in dieses Heft der fünften Ausgabe von Kunst, Spektakel und Revolution geben. Ihr hört einen Vortrag, den ich vor kurzem in Halle in der Hafenstraße 7 gehalten habe. Ein Vortrag, der auf einem Artikel dieser fünften Ausgabe basiert. Mikkel Bolt Rasmussen, ein dänischer Autor, hat dort geschrieben über ein Ausstellungsprojekt der Situationistischen Internationale aus dem Jahr 1963. Ein Ausstellungsprojekt, das damals den Titel getragen hat, Destruction of the RSG6. Was es mit dieser Ausstellung auf sich hatte und wer die Situationistische Internationale gewesen ist, das erfahrt ihr in den kommenden anderthalb Stunden. Mein Vortrag hatte dabei drei Kapitel. Das erste Kapitel handelt von Reading und dem Kalten Krieg. Das zweite Kapitel heißt Die Situationisten und die Kritik der Kunst. Und es endet dann mit dem dritten Kapitel Odensee und eine situationistische Ausstellung. Außerdem erfahrt ihr in dieser Sendung, wenn ihr aufmerksam zuhört, aus welchem Material der Jingle von Wutpilger Streifzüge zusammengebaut wurde. Ich wünsche euch viel Spaß. Starte mit Sun Ra Nuclear War. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. The nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. If a motherfucker, don't you know, they're talking about nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. They're talking about, yeah. Nuclear war. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. If they push that button, your ass gotta go. They're talking about, this nuclear war. They're talking about, nuclear war. If they push that button, your ass gotta go. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. And blast you. Blast you. So high in the sky. So high in the sky. Gonna blast you. Gonna blast you. So high in the sky. So high in the sky. You can kiss your ass goodbye. Kiss your ass. You can kiss your ass goodbye. Kiss your ass. You can kiss your ass goodbye. Kiss your ass. If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. Gonna blast your ass. Blast your ass. So high in the sky. So high in the sky. You can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. They push that button. If they push that button. Kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. They're They're talking about nuclear war. Radiation. Mutation. Radiation. Mutation. Radiation. Mutation. Fire. Hydrogen bomb. Atomic bomb. Also erstes Kapitel, Reading und der Kalte Krieg. Im April 1963 gelangte im Zuge der Blockkonfrontation, also des Kalten Krieges, ein brisantes Detail an die Weltöffentlichkeit. In Reading, also in Südengland, hatte die Gruppe Spies for Peace, also eine Gruppe von Friedensaktivisten, einen geheimen Atombunker entdeckt. Mitglieder dieser Gruppe sind in den Bunker eingedrungen, fertigten Fotografien vom Inneren des Bunkers an und entdeckten dort Dokumente, die die Existenz weiterer Atombunker belegte. In einer Broschüre mit dem Titel Danger, Official Secret RSG-6, veröffentlichte Spies for Peace einen Plan der britischen Regierung, der bis dahin streng geheim gehalten worden war. Überall im Land sollten unterirdische Atombunker gebaut werden, die im Kriegsfall zum Schutz für Regierungsmitglieder und lokale Politiker reserviert waren. Der Name für dieses geheime Atombunker-Bauprogramm lautete Regional Seats for Government, kurz RSG. Der entdeckte Bunker in Reading war der 6. Bunker, der bisher gebaut worden war, daher die Kurzform RSG-6. Die Gruppe Spies for Peace schickte ihre Informationsbroschüre über die RSGs an zahlreiche Zeitungen und Nachrichtenagenturen, und das hat dann dazu geführt, dass ja, die Existenz dieses Atombunker-Bauprogramms innerhalb von weniger Tage als Schlagzeile um die ganze Welt gegangen ist. 3 Tage nachdem die Gruppe die Existenz dieser Atombunker veröffentlicht hatte, fand in Reading direkt vor dem RSG-6-Bunker eine riesige Demonstration statt. Eine Demonstration gegen atomare Aufrüstung und gegen die britische Regierung. Die Demonstration in Reading war dabei von einer großen Basisbewegung getragen, die sich auf lokale Kampagnen für atomare Aufrüstung stützte. Also das waren so lokale Aktionsgruppen, die immer ungefähr ähnlich hießen, also Kampagne zur atomaren Abrüstung, eine Basisbewegung, die sich halt im Zuge der 60er Jahre gebildet hatte und ziemlich viele Leute mobilisieren konnte. Das Auffliegen der geheimen Atombunker in England, die für die britische Regierung reserviert waren, war dabei Teil eines gesellschaftlichen Klimas, das sich Anfang der 60er Jahre immer weiter zuspitzte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war das enorme Zerstörungspotenzial der Atombomben erschreckend deutlich geworden, nämlich als die Atombomben abgeworfen wurden auf Hiroshima und Nagasaki. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte auch die Sowjetunion die Fähigkeit, atomare Sprengköpfe herzustellen. Und der Kalte Krieg bedeutete von da an ein enormes Wettrüsten, ein verzwicktes System der gegenseitigen strategischen Abschreckung. Das Drohpotenzial der Atombombe bedeutete dabei die Drohung mit der totalen Vernichtung des Feindes. Also einfach aus dem Grund, weil eine Atombombe ja nicht unterscheiden kann zwischen zivilen Gegnern und militärischen Zielen. Und wenn sie geworfen wird, dann ist vorprogrammiert, dass immer sozusagen ein großer Teil der Bevölkerung davon betroffen sein wird. Die Jahrzehnte des Kalten Kriegs waren dementsprechend von einem dumpfen Gefühl der Bedrohung und Unsicherheit und einer permanenten Todesnähe geprägt. Einer der Höhepunkte dieser hochexplosiven geopolitischen Situation ereignete sich im Jahr 1962, als die USA entdeckte, dass auf der Insel Kuba sowjetische Raketen stationiert waren, die dazu in der Lage waren, Washington zu erreichen. Das natürlich zu einem Zeitpunkt, als die Sowjetunion bereits von Atomraketen umzingelt war. Der damalige US-amerikanische Präsident Kennedy, also der hat das damals im Fernsehen erklärt, der hat so eine Fernsehansprache gehalten und hat da gesagt, dass er die Stationierung dieser Atomraketen auf Kuba auf keinen Fall akzeptieren würde. Und er hat die Streitmächte der USA in die höchste Alarmbereitschaft versetzt. Also das war eine Stufe sozusagen vor Kriegsausbruch. Und es schien tatsächlich dann so zu sein, dass die Welt in diesen Tagen, also es waren glaube ich circa 14 Tage, die Kuba-Krise gedauert hat, dass halt die Welt kurz vor einem tatsächlichen heißen Atomkrieg zu stehen schien. Viele Menschen sind in diesen Tagen am Abend ins Bett gegangen mit der narkotisierenden Ungewissheit, ob sie den nächsten Tag überhaupt noch erleben würden. Eine galvanisierende Todesangst war mal mehr, mal weniger intensiv deutlich das Grundklima jener Jahrzehnte. Also ich hätte eigentlich gerne auch so ein YouTube-Video gebracht von den 80er Jahren von der Tagesschau in Deutschland, wo irgendwie so 3 oder 4 Meldungen über irgendwelche möglichen Atomschläge halt irgendwie kommen. Und das war so fast jeden Tag sowas eigentlich in den Nachrichten. Ich habe mir neulich einen Film angeschaut von 1986, eine Dokumentation über ein Punk-Festival in Polen, wo die Leute befragt wurden, wie sie die Zukunft einschätzen, wo alle gesagt haben, es gibt keine Zukunft, also es wird nur noch schlimmer. Und ich glaube, sozusagen dieses No-Future-Gefühl, das war nicht nur ein bestimmtes Gefühl für eine Subkultur, sondern das haben ganz viele Leute damals so empfunden. Dann kam ja noch dazu, dass auch die zivile Nutzung der Atomkraft, also mit diesen ganzen Unfällen, die es da gegeben hat, dass da als Drohpotenzial sehr deutlich in den Köpfen der Menschen drin gewesen ist. Dieses Gefühl wurde verstärkt dadurch, dass die Möglichkeiten des Atomkriegs und das damit verbundene Zerstörungspotenzial permanent in der Öffentlichkeit präsent waren. Auch von hochoffizieller staatlicher Seite wurden überall darüber informiert, was man im Falle eines Atombombeneinschlags tun solle, Hinweise, die eine Handlungsfähigkeit suggerieren sollten, ihr aber das Gefühl der Angst im Endeffekt eigentlich nur gesteigert haben. Es fanden wissenschaftliche Kongresse statt, die Atomkrieg und nukleare Strahlung zum Gegenstand hatten. Die atomare Postapokalypse wurde zum festen Bestandteil von trivialer und weniger trivialer Literatur. Atomschutzbunker wurden Teil offizieller Stadtplanung, wobei immer wieder offensichtlich wurde, dass die wenigen vorhandenen zivilen Schutzmaßnahmen der Bevölkerung im Fall eines Atomschlages niemals ausreichend helfen würden. Also in Moskau hat man zum Beispiel darüber spekuliert, dass so die unterirdische Metro, dass das als Atomschutzbunker für die Bevölkerung dienen sollte. Also man kann sich das vorstellen, im Fall von einem Atomschlag soll dann die ganze Bevölkerung von Moskau in so einen U-Bahn-Tunnel reingehen. Was auch, glaube ich, so dieses Angstklima nur verstärkt, solche Spekulationen. In diesem Kontext war die Nachricht von den geheimen Schutzbunkern, reserviert für Mitglieder der britischen Regierung, auch Dynamit einer öffentlichen Debatte. Wenige Monate nach der Entdeckung des RSG-6 in Reading, ein knappes halbes Jahr nach der Kuba-Krise, eröffnete in Odensee in Dänemark eine Kunstgalerie eine Ausstellung, die den Titel trug Destruction of the RSG-6. Es ist eine Gruppenausstellung von einer Vereinigung, die sich nennt Situationistische Internationale. Und um den Kontext der Ausstellung, um die es hier gehen soll, zu verstehen, sei hier drauf geblickt, um was es für eine Vereinigung sich bei dieser Situationistischen Internationale gehandelt hat. Und jetzt kommt das zweite Kapitel, die Situationistische Internationale und die Kritik der Kunst. Ich lese hier so einen kleinen Absatz vor, den ich mal geschrieben habe in einem Artikel, wo es um die Situationistische Internationale ging, und da ist so ein bisschen zusammengerafft, was die Situationistische Internationale gewesen ist und ausgemacht hat. Ich will das dann aber sozusagen nochmal ein bisschen lockerer sozusagen dann auch darauf eingehen. Die Situationistische Internationale gehörte von 1957 bis 1972 zu einer der radikalsten Gruppierungen derjenigen Bewegung, die es anstrebt, den jetzigen Zustand aufzuheben, was eine Formel von Marx ist, also die den Kommunismus anstrebt. Selbst hervorgegangen aus versprengten Resten der nach dem Zweiten Weltkrieg verbliebenen Kunstavantgarde, richtete sich die SI, also ich sage jetzt immer kurz vorm SI zur Situationistischen Internationale, richtete sich also die SI ausgehend von Frankreich gegen die Boniertheit der Künstlerkreise und die Szene linker Politspezialisten, um außerhalb des akademischen Wissenschaftsbetriebs eine umfassende Kritik der kapitalistischen Gesellschaft auf der Höhe der Zeit zu formulieren und ein Programm der Abschaffungen zu erarbeiten. Während die SI vor allem für einen gewissen Stil bekannt wurde, der sich etwa in der Herausgabe einer aufwendig gestalteten Zeitschrift oder in den bekannten Comic-Verfremdungen zeigte, war es jedoch eines ihrer vorrangigen Tätigkeiten, eine von Hegel ausgehende Theorietradition des Marxismus, jedoch nicht mehr als Ismus, als Theorie der Praxis zu rekonstruieren und hiervon ausgehend eine Kritik der Gesellschaft des Spektakels zu entwickeln. Das Augenmerk dieser Kritik ist besonders auf die Bildhaftigkeit kapitalistischer Warenproduktion und Konsumtion gerichtet, begreift das Alltagsleben als Hauptfeld der Auseinandersetzungen, richtet sich zentral gegen das Prinzip der Repräsentation, setzt sich intensiv mit Zeitstrukturen und Geschichtsschreibung in der Warengesellschaft auseinander und widmet sich der Ordnung des urbanen Raums als einem wichtigen Aspekt der Disziplinierung und Zurichtung rund um die Lohnarbeit und ihre Reproduktion. In ihrer Ablehnung des Staatssozialismus und mit ihrer Kritik des Marxismus-Leninismus kann die SI neben Adorno und Horkheimer in Deutschland, Georg Lukács in Ungarn, den rätokommunistischen Zusammenhängen in den Niederlanden und den Operaisten in Italien zu einem der wichtigsten Stränge kritischer Theorie gezählt werden. Soweit diese Kurzzusammenfassung. Ich will jetzt sozusagen noch ein bisschen grundlegender ausholen und so ein paar Aspekte herausgreifen, die ich hier nur aufgezählt habe. Im Zentrum der situationistischen Theoriebildung steht der Begriff des Spektakels oder der Gesellschaft des Spektakels. Mit dem Begriff des Spektakels wird bei den Situationisten eine bestimmte Entwicklungsstufe des Kapitalismus bezeichnet, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt. Eine Epoche, in der die Arbeiterklasse nicht mehr einfach nur der Despotie der Fabrik unterliegt und dabei mehr oder weniger verheizt wird, sondern in der die Arbeiter immer mehr auch als Abnehmer der in standardisierter und mechanisierter Produktion hergestellten Massenprodukte in den Blick kommen. Mit den Massenprodukten Auto, Fernseher, Waschmaschine und Inneneinrichtung für Kleinfamilienwohnungen sind in dieser Epoche nicht nur bestimmte Gebrauchsgegenstände gemeint, sondern es heftet sich an sie auch eine bestimmte Vorstellung vom Leben, ein bestimmter Lebensstil. Die situationistische Kritik des Spektakels ist oft bloß als Konsumkritik missverstanden worden. Es handelt sich aber um die Kritik einer ganzen Produktionsweise. Das, was das Spektakel ausmacht, basiert im Prinzip auf der Warenproduktion, wie Marx sie erklärt hat. Im Wert der Ware drückt sich ein gesellschaftliches Verhältnis aus. Also das, was eine Ware auf dem Markt ausmacht, ist ein hochgradig komplexer gesellschaftlicher arbeitsteiliger Prozess. Im Wert der Ware ist diese Gesellschaftlichkeit jedoch ausgelöscht und der Wert erscheint als eine Natureigenschaft der Ware. Marx weist darauf hin, wenn die Menschen vom Austausch der Waren, von den Vorgängen des Marktes abhängig sind und diesen Vorgängen ausgeliefert sind, so sind im Endeffekt hier die Arbeiter eigentlich ihrer eigenen Macht unterworfen. Das heißt, der Wert der Waren spiegelt den Menschen eigentlich nur ihre spezifische gesellschaftliche Tätigkeit zurück. Es erscheint aber nicht so, sondern als Natureigenschaft der Waren. Also ich will das vielleicht auch nochmal versuchen, so ein bisschen zu entzerren und einfacher vielleicht zu erklären. Also wenn man zum Beispiel sagt, Geld regiert die Welt, dann stimmt das in einer gewissen Weise, weil Geld sozusagen das einzige Zugriffsmittel ist auf die Waren, auf die Gebrauchsgüter, die es gibt. Dass aber Geld so eine Macht hat und die Welt sozusagen regieren kann, das liegt an einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Konstellation, basiert auch darauf, dass die Arbeiter von den Produktionsmitteln getrennt sind, dass sie sich quasi ihre Lebensmittel zurückkaufen müssen von dem Lohn, den sie bekommen haben für ihre Arbeit. Und dass sozusagen das Geld diese Macht hat, liegt auch mit an der Praxis der Arbeiter und ist sozusagen bildhaft und als Repräsentation von einem gesellschaftlichen Verhältnis zu verstehen. Das, was für den Wert der Waren gilt, hat sich im Spektakel auf alle Lebensbereiche der Menschen ausgeweitet. Der ganze Lebensprozess ist besetzt von gesellschaftlich erzeugten Bildern. Anders ausgedrückt, der Begriff des Spektakels beschreibt eine Form der Herrschaft, die sich nicht nur selber inszeniert, wie das ja alle Herrschaften immer getan haben, also sie inszenieren sich auf eine bestimmte Weise, stellen sich als was ganz Bestimmtes dar. In der Gesellschaft des Spektakels kommt jetzt noch hinzu, die Beherrschten selber werden dazu aufgefordert, diese Inszenierung selbst zu konsumieren. Das Spektakel erzeugt immer neue Bedürfnisse, immer neue Vorstellungen von einem erstrebenswerten Leben, Bilder des Lebens, die aber dem wirklichen Leben äußerlich bleiben, weil sie nur besessen und konsumiert werden können. Das Spektakel nimmt dabei in einem fortwährenden Erneuerungsprozess immer neue Bedürfnisse und Sehnsüchte auf, die in der Gesellschaft entstehen, und erzeugt daraus neue Bilder, die passiv betrachtet werden können und die Menschen letztlich immer unbefriedigt zurücklässt. Wie das Spektakel Bedürfnisse erzeugt und Bilder zu diesen Bedürfnissen entstehen lässt, lässt sich vielleicht am treffendsten an dem Verhältnis von Lohnarbeit und Freizeit aufzeigen. Die entfremdete Arbeit im Kapitalismus lässt die Menschen leer und ohne Sinn zurück, die daher das Bedürfnis nach einer Zeit entwickeln, die frei von Lohnarbeit ist und die sich von dieser Arbeitszeit unterscheidet. Das Spektakel stellt dann die Freizeit zur Verfügung als komplementär zur Arbeitszeit, eine Freizeit, in der man sich alle möglichen Kicks und ein ganzes Arsenal an Gütern der Freizeitindustrie gegen sein erarbeitetes Geld eintauschen kann. Und insgesamt erfüllt diese Freizeit den Zweck, wieder für die Arbeitszeit fit gemacht zu werden. In der Freizeit hat man die ganze Zeit ein Bild von dem konsumiert, was das Leben jenseits der Arbeit eigentlich ausmachen soll. Und genau damit ist die Lohnarbeit zum eigentlichen Zweck des ganzen Daseins geworden. Die komplementäre Trennung von Arbeit und Freizeit, was übrigens ein ganz wichtiger Aspekt der ganzen situationistischen Theorie ist, weist auf ein weiteres wichtiges Motiv der situationistischen Theorie hin. Das Spektakel ist ein System der Trennungen, beziehungsweise das Spektakel ist Einheit und Teilung im Schein. Ich will erklären, was das heißt. Überall, wo das Spektakel eine Trennung einführt, wird man ideologiekritisch auf eine Einheit stoßen und umgekehrt, überall, wo das Spektakel eine Einheit behauptet, wird man auf einen Antagonismus stoßen. Um das an einem Beispiel klarzumachen, wenn im Spektakel zum Beispiel in der Politik ein Menschheitsinteresse behauptet wird, dann verbirgt sich meistens ein spezifisches Klasseninteresse dahinter, meistens das Interesse der Privatbesitzenden. Wenn es umgedreht auf spektakuläre Weise eine Trennung gibt oder eine Trennung inszeniert wird, etwa die Trennung in Nationalitäten oder in Rassen, dann verweist dies auf ein gemeinsames Interesse, das die Ausgebeuteten auf der ganzen Welt haben. Zentral für das Spektakel ist ein Verhältnis von Einheit und Teilung im Schein, nämlich, dass die Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Vermassung gekennzeichnet ist, also die Massenkultur kommt auf und so weiter, die Einzelnen in dieser Masse aber voneinander isoliert bleiben. Und das Spektakel, so kann man es vielleicht in der Kurzform zusammenfassen, besteht wesentlich in der Technik dieser Isolation. Das Prinzip der Einheit und Teilung im Schein wird dann im Zuge des Vortrags dann auch nochmal wichtig werden, wenn es um die situationistische Kommentierung des Kalten Kriegs geht. Dass es sich aber um eine Ausstellung hier dreht, soll hier noch ein Aspekt kurz näher beleuchtet werden, nämlich die situationistische Haltung zur Kunst. Die situationistische Internationale hat sich im Jahr 1957 in Alba in einer italienischen Stadt gegründet. Und dieser Gründungsakt war tatsächlich eigentlich mehr ein Zusammenschluss von verschiedenen experimentellen, radikalen Künstlergruppen, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Anlauf genommen hatten. Es gab da zum einen die Gruppe oder die Reste der Gruppe Cobra. Cobra ist zusammengesetzt aus den Städtenamen von Kopenhagen, Brüssel und Amsterdam. Also das war auch schon selber eine internationale Künstlergruppe, die vor allen Dingen gemalt haben. Also es war eine revolutionäre, marxistisch inspirierte Malergruppe. die ja vielleicht so ein bisschen sich an den Ausläufern des Expressionismus orientiert haben und so ein bisschen einen folkloristischen Touch vielleicht hatten und ja so ein bisschen vitalistisch daherkamen. Und die neben der Malerei aber auch immer schon angefangen haben, Manifeste zu schreiben und zu versuchen, das zu reflektieren, was sie da eigentlich gerade machen. Dann die Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus. Das waren Leute, die schon mit der Gruppe Cobra irgendwie Kontakt hatten. Es gab irgendwo in Italien auch so ein kleines italienisches Dorf, da gab es dieses Bauhaus-Institut, imaginäres Bauhaus, da hatte einer von diesen Künstlern sich so ein Forschungslabor aufgebaut und es ging halt eben darum, ja, die Gedanken des alten Bauhaus, also zwischen den beiden Weltkriegen, das wieder aufzunehmen und zu versuchen halt, ja, mithilfe des Baus und mithilfe der Innengestaltung halt einen neuen gesellschaftlichen Standard zu erreichen. Und sie haben aber sich auch von dem alten Bauhaus abgegrenzt, indem sie nämlich den Rationalismus des Bauhaus abgelehnt haben und auch eher so das Ornament wieder eingefügt haben und so einen spielerischen Touch mit da reingebracht haben, gegen so eine kühle, rationalistische Bauweise des alten Bauhaus. Dann gab es die Lettristische Internationale, die sich in Paris gegründet hatte. Da war Isidor Isu, ein ganz junger rumänischer Künstler, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nach Paris gekommen ist und da sich Leute gesucht hat, mit denen er an der neuen Dichtkunst experimentieren wollte. Ist vielleicht so ein ähnlicher Impuls, wie es von den Dadaisten kam. Die standen da unter dem Eindruck, dass der Krieg halt auch die Sprache beschädigt zurückgelassen hat. Und dann haben sie eben versucht, die Sprache in ihre Einzelteile zu zerlegen und da damit irgendwie so zu forschen und mit so einer experimentellen, zerhackten Sprache an einer neuen Sprache so in der Art zu arbeiten. Und es gab als letzten Bestandteil dieser Gründungsgruppen der Situationistischen Internationale das Psychogeografische Institut in London, was eigentlich von einer Einzelperson betrieben wurde, was aber ganz wichtig wird, weil Psychogeografie, das heißt, es war so eine Art Forschungsvorhaben, die psychologische Wirkung der Architektur und des Städtebaus zu erforschen und irgendwie zu untersuchen, okay, was macht eigentlich das städtische Leben mit unserer ganzen Lebensweise? Was heißt das für unsere Art und Weise zu bewegen, unsere Art und Weise zu kommunizieren? Wie beeinflusst das städtische Leben unsere ganze Lebensweise? Aber eben auch mit dem Ziel, Architektur und urbane Landschaften zu verändern und da irgendwie eingreifen zu können. Für diese jungen Künstler in der Nachkriegszeit war entscheidend, die standen unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, was für ihre Situation vor allem bedeutete, die Linie der Kunstavantgarde war abgebrochen. Der Zweite Weltkrieg hatte für viele radikale und experimentelle Künstlergruppen Zerschlagung, Flucht, Unmöglichkeit der Praxis bedeutet, oft sogar den Tod. Die jungen Künstler, die sich später in der SI zusammengeschlossen haben und die zum Teil erst in der Nachkriegszeit aufwuchsen, also es war tatsächlich auch so ein Generationsmischmasch. Es gab Leute wie Asger Jorn, der auch ein dänischer Künstler gewesen ist, der ein Gründungsmitglied der SI ist. Der hatte zum Beispiel schon im Widerstand gegen die deutsche Besatzung in Dänemark gekämpft, war da Mitglied der Kommunistischen Partei in Dänemark, aber dann Dissident und ist da ausgeschlossen worden aus der Kommunistischen Partei. Das ist einer von den Älteren. So jemand wie Guy Debord, der dann vor allen Dingen in Paris wirken wird und der viele Filme gemacht hat, der ist sozusagen in der Zeit erst aufgewachsen. Also diese Situation hat für sie bedeutet, dass sie in der Nachkriegszeit sich erst neu orientieren mussten. Sie mussten den Bestand, den sie fortführen konnten, erst neu bergen und neu erkunden, was auf dem Gebiet der Kunst möglich war. Dieses Vorhaben hieß für sie aber vor allem auch, sie mussten sich abgrenzen von den Avantgarde-Bewegungen der Vorkriegszeit oder der Zwischenkriegszeit. Und das hieß für die SI-Mitglieder in Frankreich vor allem eine Abgrenzung vom Surrealismus. Die Schocks und die Provokationen des Surrealismus hatten durch den Zweiten Weltkrieg ihren Schrecken verloren und in der Zeit des Wiederaufbaus waren die Vertreter des Surrealismus zu respektablen Personen der französischen Öffentlichkeit geworden, hatten sich etabliert sozusagen. Und für die situationistischen oder am Anfang die lettristischen Künstler war das ganz wichtig, sich da erstmal von abzugrenzen und zu sagen, okay, wir müssen dieses Projekt wieder aufgreifen, wir müssen wieder radikal werden, hatten dazu auch so einen gewissen Willen, das theoretisch zu reflektieren, aber trotzdem war das auch viel damit verbunden, durch die Städte zu streifen, sich nachts zu besaufen im Caféviertel und so ein bisschen existenzialistisch unterwegs zu sein, Provokationen zu erzeugen, und auf gar keinen Fall Teil des etablierten Kunstbetriebs zu sein. Um die radikalsten Bestrebungen der Avantgarde bergen zu können, haben die Situationisten die Avantgarde eingeordnet in eine eigene Kunstgeschichtsschreibung. Ausgangspunkt sind in dieser Kunstgeschichte die Veränderungen, die sich mit der Entwicklung und Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft vollzogen haben. Zuvor, also bevor die bürgerliche Gesellschaft sich etabliert hatte, hatte es ein einheitliches Weltbild gegeben, das alle Gesellschaftsklassen und alle innerhalb der Gesellschaft möglichen Entwicklungen in eine einheitliche mythische Erzählung integrieren konnte. Kennzeichnend ist für diese Ordnung eine Vorstellung von der Zeit als einem Zyklus, also sowas wie ewige Wiederkehr. Es gibt eigentlich keine wirkliche Entwicklung, es gibt keine offene Zukunft, sondern das ist alles eingebettet in so einen Kreislauf, der sich auch orientiert am Kreislauf der Jahreszeiten. Und eben auch mit also diesen ganzen religiösen Erzählungen verbunden ist von Wiedergeburt und diesem ganzen Kram. Künstlerische Tätigkeit ist in dieser Ordnung integriert in eine religiöse Praxis. Das heißt, die Kunst ist hier noch keine eigene, eigenständige Sphäre, sondern Bestandteil religiöser Rituale. Kunst hat hier wesentlich daran teil, an der mythischen Erzählung über die Welt mitzustricken. Die Epoche des Barock bringt dann jedoch erste Anzeichen dafür, dass die zyklische Zeitvorstellung aus den Fugen gerät, der Barock als erste zeitliche Kunst, als Kunst der Veränderung und des Vergehens. Durch bestimmte Erfindungen, durch eine Veränderung der Produktionsweise, die ersten Manufakturen, durch die Entwurzelung immer größerer Teile der Bevölkerung, durch die Entwicklung der Seefahrt und die Entdeckung Amerikas, wird das zyklische Weltbild erschüttert und es setzt sich demgegenüber eine Vorstellung durch, in der die Zukunft offen und ungewiss ist. Guy Debord sagt in seinem Hauptwerk Die Gesellschaft des Spektakels, was hier rumliegt, die Gesellschaft wird geschichtlich. Parallel zu dieser Entwicklung beginnt die Kunst, sich aus der religiösen Praxis herauszulösen und zu einer eigenständigen, unabhängigen Sphäre zu werden. Guy Debord schreibt, sobald sich die Kunst zur unabhängigen Kunst im modernen Sinn herausbildet, wenn sie aus ihrem ursprünglichen religiösen Universum hervortaucht und zur individuellen Produktion getrennter Werke wird, erfährt sie als besonderer Fall die Bewegung, die die Geschichte der gesamten getrennten Kultur beherrscht. Mit der Herauslösung der Kunst aus dem Ritual treten also nach Debord historisch überhaupt erst die Figur des einzelnen Künstlers und die Kategorie des Einzelwerks hervor. Und dieses verbunden damit, dass die Kunst selbst von einer irreversiblen Geschichtlichkeit ergriffen wird. Das heißt, es gibt nicht mehr einzelne Stile, die sich über einen relativ langen Zeitraum, also von mehreren hundert Jahren hinweg, als hegemoniale Künste oder als hegemonialen Stil behaupten können, sondern innerhalb der Kunst bestehen nun parallele Stile, die sich innerhalb viel kürzerer Zeiträume abwechseln. Debord hat in diesem Zitat aber noch ein anderes Stichwort gebracht, nämlich das von der getrennten Kultur. Das bezeichnet, dass die Kultur zu einer Sphäre wird, die von der ganzen übrigen Gesellschaft abgetrennt ist, so wie überhaupt dann die Gesellschaft des Spektakels zu einer Gesellschaft der Trennungen werden wird, wie ich das oben schon so ein bisschen angedeutet habe. Parallel zu dieser Trennung bekommt die Kultur eine neue Funktion. Zuvor war es das religiös-mythische Weltbild gewesen, das eine gemeinsame Sprache der unterschiedlichen Klassen und Gesellschaftsgruppen hergestellt hatte. Das heißt, die Religion hatte ein integrierendes Band der Gesellschaft hergestellt. Die bürgerliche Gesellschaft und die damit verbundenen modernen Entwicklungen hatten dieses Weltbild in Frage gestellt. Mit dieser Infragestellung drohte aber überhaupt, die in Bewegung geratene Gesellschaft auseinanderzufallen. Das einheitsstiftende Moment war weggefallen. Und genau diese Aufgabe, Einheit zu stiften, sollte nun die Kultur übernehmen. Debord schreibt, die Kultur ist der Ort der Suche nach der verlorenen Einheit. Bei dieser Suche nach Einheit ist die Kultur als getrennte Sphäre gezwungen, sich selbst zu verleugnen. Was heißt die Selbstverleugnung als getrennte Sphäre? Die Kunst bzw. als größerer Rahmen die Kultur erhält die Aufgabe einer Sinnstiftung und das ist das Ergebnis irreversibler historischer Entwicklung und das Ergebnis einer in Sphären getrennten Gesellschaft. Die Kunst kann die Aufgabe der Sinnstiftung aber nur erfüllen, indem sie sich genau als unabhängig von diesen Entwicklungen und von dieser Sphärentrennung inszeniert. die Kunst als letzter Ort der Ganzheitlichkeit und Einheitlichkeit. Und ich denke, dass man das relativ gut nachverfolgen kann an der Geschichte der modernen Kunst, wo es ja gerade immer darum ging, nochmal sozusagen so eine Gesamtheit herzustellen. Ja? Das Gesamtkunstwerk, das Kunstwerk, das alles integrieren kann. Auch gerade in der Avantgarde und im Bauhaus gibt es ja immer diese Ideen von Ganzheitlichkeit, die so eine Integration herstellen sollen. Dazu eine These von Debord, die ich besonders treffend finde. Die Kultur ist aus der Geschichte entstanden, die Lebensweise der alten Welt aufgelöst hat. Aber als getrennte Sphäre ist sie noch nichts weiter als das Verständnis und die sinnliche Kommunikation, die einer partiell geschichtlichen Gesellschaft partiell bleiben. Sie ist der Sinn einer allzu wenig sinnigen Welt. Also Sinnverlust in der Welt, die Kunst soll wieder einen Sinn stiften, aber als getrennte Sphäre ist sie genau Teil dieser sinnverlorenen Welt. Die moderne Kunst und Kultur ist nach Debord also durch eine Reihe von Widersprüchen gekennzeichnet und es tritt ein weiterer Widerspruch hinzu. In dem Moment, in dem die Kunst sich als autonom behauptet, also ich denke, alle, die irgendwie mit ästhetischer Theorie mal zu tun hatten, kennen das als ein ganz großes Schlagwort, die Autonomie der Kunst. Also in demselben geschichtlichen Moment, wo sich die Kunst als autonom behauptet, setzt der Zerfall der Kunst als solcher ein. Dazu auch ein Zitat von Debord. Von der Romantik bis zum Kubismus folgte dem allgemeinen Verlauf des Barocks schließlich eine immer stärker individualisierte Kunst der Negation, die sich fortwährend erneuerte, bis hin zur vollständigen Zerstückelung und Negation der künstlerischen Sphäre. Und ich denke, das ist ja was man auch sehr gut an der Entwicklung vor allen Dingen der modernen Dichtkunst nachzeichnen kann, dass es eine Hinwendung gibt zum immer kleineren Bestandteil. Also es wird immer kleinteiliger, immer fragmentierter. Und das geht so weit, bis dann zum Beispiel beim Dadaismus oder auch bei Baudelaire schon zum Beispiel, bei der dekadenten Kunst, dass da am Ende sozusagen der Künstler als sprechendes Subjekt selbst in Frage gestellt wird. Also erst wird die Kunst in immer kleinere Bestandteile zerlegt, bis der Künstler selbst als Sprechender in Frage gestellt ist. Was auch interessant ist, weil genau sowas später dann die postmoderne Theorie wieder auch als Programm auffährt, die sich da genau auf sowas wie Surrealismus und Baudelaire und so auch mit bezieht. Diese Entwicklungen finden die Situationisten vor und nun müssen sie sich die Frage stellen, wie kommen sie als Leute, die sich irgendwie innerhalb der Kunst- und Kultursphäre bewegt haben, dazu, sich irgendwie zu dieser Entwicklungstendenz zu verhalten. Und in dieser Situation kommen die Avantgarden ins Spiel, die die Situationisten als unmittelbare Vorgänger ihrer eigenen historischen Situation begreifen. Und unter den Avantgardisten gibt es besonders zwei Gruppierungen, die zwei Pole der avantgardistischen Tendenz kennzeichnen, Dadaismus und Surrealismus. Das ist ganz wichtig für die Situationisten, sich genau auf diese beiden zu beziehen. Und ich will hier sozusagen mal genau eine These aus der Gesellschaft des Spektakels vorlesen, weil da, glaube ich, genau deutlich wird, wie sie sich dazu in Beziehung gesetzt haben. Also das ist die These 191 in dem Kapitel Die Negation und der Konsum der Kultur. Der Dadaismus und der Surrealismus sind die beiden Strömungen, die das Ende der modernen Kunst kennzeichneten. Sie sind, wenn auch nur auf eine relativ bewusste Weise, Zeitgenossen des letzten großen Ansturms der revolutionären proletarischen Bewegung und das Scheitern dieser Bewegung, das sie gerade im künstlerischen Feld, dessen Hinfälligkeit sie proklamiert hatten, eingeschlossen hielt. Also das ist wichtig, das Scheitern der proletarischen Revolution hält die Surrealisten und Dadaisten in dem Feld der Kunst gefangen, eingeschlossen. Und das ist der Hauptgrund für ihre Immobilisierung. Der Dadaismus und der Surrealismus sind zugleich geschichtlich miteinander verknüpft und stehen im Gegensatz zueinander. Wieder eine von diesen Trennungen, die Debord immer bringt. In diesem Gegensatz, der für jede der beiden Strömungen auch den konsequentesten und radikalsten Teil ihres Beitrags bildet, erscheint die innere Unzulänglichkeit ihrer Kritik, die von der einen wie von der anderen nur einseitig entwickelt wurde. Der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen. Und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Wegschaffung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Aufhebung der Kunst sind. Also vielleicht, um das auch nochmal mit eigenen Worten zu erklären, welche Rolle hier Dadaismus und Surrealismus spielen. Also der Dadaismus das kennt man ja, geht unglaublich zerstörerisch vor. Er negiert die Ausstellungspraxis, er geht dazu über, nur noch Provokation zu bringen. Er stellt ein Pissoir ins Museum, um so eine Museumspraxis in Frage zu stellen, und erklärt einfach dieses Pissoir als Kunstwerk. Ein ganzer Angriff auf die bürgerliche Kultur, die von den Dadaisten in Grund und Boden verspottet wird, und auch sozusagen dieses dadaistische Stottern als ein Ausdruck, dass sozusagen die Sprache und jeder künstlerische, kulturelle Ausdruck kaputt gegangen ist in der Situation des Ersten Weltkrieges. Da wird sozusagen die Kunst zerstört, die Kunst wird negiert. Und was de Boer hierzu sagt, ist, ja, das ist genau die richtige Tendenz, aber die Dadaisten sind nur negativ geblieben. Aus diesem Zerstörerischen hätte sozusagen was Weitergehendes folgen müssen. Und das haben die Dadaisten nicht geschafft. Bei dem Surrealismus genau andersrum, die ja sozusagen das Unbewusste, den Trieb, die Träume, die Imagination, die Fantasie sozusagen als Ausgangspunkt genommen haben, das unbewusste Schreiben, also das automatische Schreiben, dass so Geschichten geschrieben werden, indem man einfach die Feder nicht mehr absetzt und guckt, was einfach rauskommt, und so weiter, wo sozusagen die Surrealisten die ganze Fantasie und Imagination nehmen und das als Wirklichkeit proklamieren. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Traum und Wirklichkeit, ist das, was die Surrealisten proklamieren. Das heißt, sie proklamieren, dass das, was in der Fantasie da ist, jetzt schon einfach so wirklich ist. Das heißt, sie wollten die Kunst verwirklichen, ohne sie aber wegzuschaffen, das heißt, ohne auf die ja wirkliche, weltliche Bedingtheit dieser Kunstsphäre und auch der ganzen Fantasie halt irgendwie zu schauen. Das sind sozusagen diese beiden Vorwürfe, die de Boer da in zwei unterschiedliche Richtungen austeilt. Jetzt war der letzte Satz, die Wegschaffung und die Verwirklichung der Kunst sind die beiden Seiten ein und derselben Aufhebung der Kunst. Und ich will so ein bisschen darauf eingehen, was das heißt. Das heißt quasi, dass für die situationistische künstlerische Praxis von Bedeutung ist, dass sie die Kunst als gesellschaftliche Institution zerstören wollen und die Möglichkeiten, die in der Kunst liegen, und das heißt für sie vor allen Dingen eine sinnliche Kommunikation über das Erlebte, das als Potenzial und als Verständigungsmöglichkeit, das nennen sie Poesie, das aufzugreifen und sozusagen damit aus der Kunst rauszugehen und in einer experimentellen Praxis zu verwirklichen. Also sie versuchen da sozusagen diese Einheit, diese Aufhebung der Kunst herzustellen. Das Ende der Kunst, die Zerstörung der Kunst, also was die eine Seite eben auch notwendig davon ist, das soll im Sinne der Situationisten nun aber keineswegs bedeuten, dass keine Bilder mehr gemalt werden, keine Literatur mehr geschrieben wird, dass nicht mehr mit technischen Mitteln experimentiert wird, nicht mehr fotografiert oder gefilmt werden soll. Im Gegenteil, ich hatte das ja schon gesagt, Guy Debord hat ziemlich viele Filme gedreht, wo ich finde auch mal hier zum Beispiel mal einen zeigen könnte, weil die sehr spannend sind, diese Filme, auch in der Technik, wie die gemacht sind. Die Aufhebung der Kunst in ihrem wegschaffenden Sinne heißt, denke ich, zweierlei. Einerseits heißt es, dass die Aneignung der künstlerischen Mittel außerhalb des Kunstbetriebs geschehen muss, der nichts anderes ist als durch und durch ein Teil des Spektakels. Und die Aneignung der künstlerischen Mittel muss stattfinden in einem größeren Kontext, im Rahmen einer viel umfassenderen Aneignungsbewegung, der Aneignung sämtlicher produktiven Kräfte des Menschen. Es gibt so ein Zitat von Marx, ich habe das leider jetzt auf die Stelle vor dem Vortrag nicht mehr gefunden, wo er auch sich zur Kunst äußert und sozusagen die Unterordnung der Menschen unter die Teilung der Arbeit sozusagen abschaffen will und sagt, wenn das geschafft ist, dann wird es in der Gesellschaft keine Künstler mehr geben, sondern höchstens noch Menschen, die unter anderem auch Künstler sind. Und die Situationisten haben genau das auch übertragen auf ihre eigene Praxis. Sie haben geschrieben, die Elemente der Zerstörung des Spektakels müssen gerade aufhören, Kunstwerke zu sein, damit ihre Ausarbeitung künstlerisch im neuen und authentischen Sinne von der SI definierten Sinne ist. In diesem Sinne kann es weder eine situationistische Malerei noch eine situationistische Musik, wohl aber eine situationistische Anwendung dieser Mittel geben. Jetzt könnte man mal so eine situationistische Musik bringen. Schickt da nur einen Kommentar dazwischen. Das ist eigentlich jetzt nicht repräsentativ für die situationistische Praxis, sondern das ist aus der Frühphase. Das sind Aufnahmen, die gemacht wurden, als die Lettristische Internationale, also der französische Vorgänger der SI, noch bestanden hat. Und ich würde sagen, das unterscheidet sich eigentlich nicht so sehr von den avantgardistischen Praxen, die auch schon vorher da waren. Das heißt, die haben da einfach versucht, mit Geräuschen umzugehen und ja, so eine Poesie der Geräusche zu entwickeln und da auch mit Umgebungen zu spielen und zu gucken, was dabei rauskommt. Genau, aber das klang dann so, wollte ich nur mal so als Auflockerung mit so reinbringen. Was ich bis jetzt so kunstgeschichtlich, theoretisch ausgeführt habe, wie die Situationisten es gesehen haben, das ist eine theoretische Reflexion, die eigentlich einsetzt in einer Phase, wo die Situationisten schon mehr oder weniger aufgehört hatten, selber künstlerisch zu experimentieren. Also die Gesellschaft des Spektakels, dieses Buch, ist 1967 erschienen. Was auch deswegen besonders ist, weil es eben genau ein Jahr vor 1968 ist, ein Jahr vor dieser Explosion, wo es in ganz Frankreich und auch weltweit eigentlich enorme Klassenkämpfe und Auseinandersetzungen gibt. Und es ist ein bisschen so, dass ich glaube, dass dieses Buch tatsächlich das auch so ein bisschen schon antizipiert, also wie so eine Vorahnung ist auf das, was dann kommen wird. Und es ist tatsächlich so, dass 1968 dann ganz viele Stichworte aus der Gesellschaft des Spektakels aufgegriffen worden sind und eine Wirkmächtigkeit erlangt haben. Und überall in Frankreich standen situationistische Parolen an den Hauswänden geschrieben und so weiter. Also es geht um die Aufhebung der Kunst und ich will sozusagen jetzt nochmal so ein bisschen zurückgehen und gucken, was geht dem eigentlich voraus, also was geht dieser theoretischen Reflexion von der Experimentierphase der Situationisten voraus. Sie entwickeln nämlich bestimmte Methoden, bestimmte Arten und Weisen, mit einer künstlerischen Praxis umzugehen. Und dazu zählt zum einen die Methode des Derives, also Deriv, französisch umherschweifen. Und da greifen sie tatsächlich auch was auf, was die Surrealisten vorher schon gemacht haben in der Zwischenkriegszeit. Nämlich, was die Surrealisten gemacht haben, ist, dass sie so Streifzüge durch die Stadt gemacht haben und sich vollkommen unbewusst sozusagen haben ziehen lassen von den Impulsen des städtischen Lebens und das dann auch als Erlebnisberichte so aufgeschrieben haben und dabei ja mystische Erfahrungen gemacht haben und ganz seltsame Begegnungen erlebt haben, einfach nur dadurch, dass man sich halt unbewusst treiben lassen hat durch die Stadt. Und jetzt greifen das die Situationisten in einer gewissen Weise wieder auf, aber wollen da auch wieder was anders machen als der Surrealismus. Nämlich sie wollen sich nicht einfach unbewusst treiben lassen. Sie erkennen das zwar, dass der Zufall und die zufällige Begegnung, dass das ein Potenzial haben kann, aber sie wollen das im Endeffekt nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern sie wollen sozusagen eine systematische Forschungstätigkeit beginnen. Deriv umherschweifen in der Stadt, vor allen Dingen deswegen, weil sie eine ganz grundlegende Erfahrung gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich, dass die alle, also dass ganz viele Städte ja nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört waren und da lag in gewisser Weise sozusagen das Gerippe der Stadt frei. Und dadurch, dass die Stadt kaputt war, wurde vielleicht auch so ein bisschen deutlich, wie ist denn so eine Stadt eigentlich aufgebaut. Man merkt dadurch, dass die Städte nicht mehr funktionierten, weil sie kaputt waren, merkt man, okay, dadurch wird überhaupt deutlich, was für Selbstverständlichkeiten in unserem Bewegen in den Städten halt immer mit drin ist. Und das ist auch deswegen eine wichtige Erfahrung, weil dann nach dem Zweiten Weltkrieg so ein neues Bauen überall in Westeuropa einsetzte. Das heißt, es wurden Städte neu gebaut und da sind ja vor allem diese Trabantensiedlungen entstanden. Also Le Corbusier, dieser rationalistische Architekt, hat wieder sozusagen einen Auftrieb bekommen und es wurde sich an ihm orientiert. Und das vor allen Dingen unter den Maßgaben einer rationalistischen Stadtplanung, die eben funktional ist, so dass halt Freizeit, Lohnarbeit, die Städten der Produktion, die Städten der Freizeit, dass das alles irgendwie gegliedert ist und aufgeteilt ist und dass man sich möglichst funktional darin bewegen kann. Und die Situationisten sind nämlich genau ein Gegner von dieser Art und Weise des Bauens und fangen an, eine Kritik des Urbanismus zu entwickeln als einer wesentlichen Herrschaftstechnik des Spektakels. Und neben dem Deriv nehmen sie sozusagen die Psychogeografie sozusagen dazu. Also das ist eben sozusagen die bewusste Beobachtung der Vorgänge in der Stadt, die bewusste Erforschung des städtischen Lebens, wo das Deriv nur ein Bestandteil davon ist. Dann entwickeln sie die Methode des Detournements, was man vielleicht übersetzen kann mit Zweckentfremdung. Das heißt, sie erkennen, eine kulturelle Praxis beruht immer auf vorhergegangenen Einflüssen und beruht immer auf Aneignung von was, was vorher schon da gewesen ist. Und versuchen das sozusagen sich bewusst zu machen und greifen deswegen bewusst auf Plagiattechniken zurück. Und sie sagen, ja, wir können sozusagen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte auf alle vorherigen Kunstepochen und auf alles, was auch in der Gesellschaft des Spektakels ästhetisch da ist, können wir zugreifen und das benutzen. Dafür müssen wir es aber aus dem Kontext reißen und dem einen neuen Sinn verleihen, es sozusagen zurechtdrücken. Sie benutzen auch irgendwelche Zitate von wichtigen Soziologen, die sie aber als konformistisch und selber als Herrschaftstechniker begreifen, und die nehmen diese Sätze und verändern minimale Bestandteile, sodass da eine Wahrheit zum Ausdruck kommt. Und das ist letztlich Teil einer künstlerischen Praxis, das heißt zu plagiieren, sich vorhergegangene Dinge anzueignen, neu anzuordnen, und das überführen sie aber sozusagen dem Anspruch nach auch in eine weitläufigere Aneignungsbewegung, also weil so eine Aneignung oder so ein Plagiat kann man auch sozusagen zum Beispiel mit dem städtischen Raum betreiben, man kann sich alles aneignen, was irgendwie da ist, und am Ende soll das eben münden in die proletarische Aneignung der gesellschaftlichen Produktionsmittel, und das greift sozusagen da im Anspruch nach alles ineinander über. Und dann als wichtigstes Ding eigentlich, deswegen kommt auch der Name Situationistische Internationale zustande, entwickeln sie ein Konzept der Konstruktion von Situationen. Sie entdecken halt, wie sehr sowas wie moderne Stadtplanung das Alltagsleben eigentlich manipuliert und die ganze Zeit beeinflusst, und sind aber auch ein bisschen beeindruckt davon, wie sehr man sozusagen da mit den menschlichen Triebkräften umgehen kann, und haben so ein bisschen die Idee, wir können im Kleinen anfangen, sozusagen auf eine ähnliche Weise Situationen zu konstruieren, wo was Bestimmtes deutlich wird. Also wir stellen im Kontext her eine Situation her, wo auf einmal evident wird, in was für einer beschissenen Gesellschaftsform wir eigentlich leben. Und sie fangen da ganz kleinteilig an, indem sie ja bestimmte Begegnungen herstellen mit verschiedenen Leuten und mit einem bestimmten Ambiente, wo dann irgendwas ganz Bestimmtes passiert, was eine Erkenntnis befördern soll. Und das soll aber auch sozusagen dieses kleine Konstruieren von Situationen, das ist niemals gedacht als, das ist jetzt die Situation und das ist das Kunstwerk und dann können wir das danach dokumentieren und dann war diese Situation ein schönes Kunstwerk, sondern sie begreifen das immer nur als eine beschränkte Zeiteinheit, die danach wieder vorbei ist und wo man höchstens Erkenntnisse mitnehmen kann und das immer weiterführen muss. Und am Ende steht sozusagen die Situation, die keine Umkehr mehr kennt, das ist chiffreartig das, was die Situationisten als Revolution begreifen. Das alles zusammengefasst, also Deriv und Psychogeographie, Detournement, Konstruktion von Situationen, nennen sie dann den unitären Urbanismus. Das heißt sozusagen die einheitliche oder die übergreifende Herstellung eines Lebensraumes, die bewusste gesellschaftliche Konstruktion unserer Situation sozusagen. Das als Anspruch und Experimentierstadium der Situationisten. Jetzt kommt nämlich das dritte Kapitel, Odensee und eine situationistische Ausstellung. Bevor wir zu dieser Ausstellung selber kommen, müssen wir uns noch eine letzte Frage stellen, nämlich wie die Situationisten dazu gekommen sind, sich überhaupt zur Situation des Kalten Krieges zu äußern. Hier ist zunächst wieder das Theorem von der Einheit und Teilung im Schein von Bedeutung. Guy Debord beschreibt in der Gesellschaft des Spektakels nämlich, dass es das Spektakel insgesamt ist, das sich in der Blockkonfrontation des Spektakels selbst als die scheinbare Alternative zweier Systeme inszeniert und darstellt. Er schreibt, diese verschiedenen Gegensätze, also Ost-West, Kommunismus, Diktatur, freie Welt auf der anderen Seite, diese verschiedenen Gegensätze können sich im Spektakel mit ganz unterschiedlichen Kriterien gemessen als absolut verschiedenartige Gesellschaftsformen geben. Aber ihre Wirklichkeit von besonderen Bereichen gemäß liegt die Wahrheit ihrer Besonderheit im allgemeinen System, das sie enthält. In der einzigen Bewegung, die den ganzen Planeten zu ihrem Spielraum gemacht hat, das heißt im Kapitalismus. Das heißt also, die Sowjetunion war für die Situationistische Internationale schon zur Zeit des Bestehens der Sowjetunion, also nicht erst im Nachhinein, eine falsche Alternative. Eine nachholende Modernisierungsbewegung, eine Revolution, eine bürgerliche Revolution ohne Bourgeoisie, ein notwendiger Bestandteil der kapitalistischen Entwicklung insgesamt global. Dabei sind die zwei Trennungen des Spektakels, freie westliche Welt und Staatssozialismus, nicht einfach dasselbe. Innerhalb der Einheit des Spektakels unterscheidet Guy Debord zwischen dem diffusen und dem konzentrierten Spektakel. Das diffuse Spektakel beschreibt jenen Konsumkapitalismus, den ich ja am Anfang schon so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, also freie Warenauswahl als Konsum der gesellschaftlichen Bilder, die ungestörte kapitalistische Entwicklung. Und das konzentrierte Spektakel auf der anderen Seite unterscheidet sich von diesem diffusen Spektakel. Debord beschreibt es als einen bürokratischen Kapitalismus, als Technik der Staatsgewalt über rückständige halbstaatliche Wirtschaften. Es ist eine weniger entwickelte Form der Warenproduktion, die doch in einer konzentrierten Form auftritt. Debord schreibt, die von der Bürokratie verwahrte Ware ist die ganze gesellschaftliche Arbeit und was sie der Gesellschaft wiederverkauft, ist deren Überleben im Ganzen. Also so zur Kennzeichnung des Staatssozialismus. Also das heißt, es gibt nicht die freien Waren, die man auf dem Markt frei auswählen kann und die sich dort in der Konkurrenz bestätigen, sondern es gibt eine einheitliche Ware, die gesellschaftliche Arbeit, die gesellschaftliche Gesamtproduktion, das gesellschaftliche Gesamtprodukt, die zentral geplant und verteilt wird. Diese Art der diktatorischen, bürokratischen Wirtschaft muss im Gegensatz zum diffusen Spektakel von einer ständigen Gewaltsamkeit begleitet sein. Debord schreibt, wo das konzentrierte Spektakuläre herrscht, da herrscht auch die Polizei. Es stellt sich die Frage, warum auch bei dieser bürokratischen, diktatorischen, polizeimäßigen Form der Herrschaft auch von einem Spektakel gesprochen werden kann. Debord sagt dazu, im konzentrierten Spektakel konzentriert sich auch ein Bild, nämlich in einer Führerfigur, die als Bild des Guten und Erstrebenswerten daherkommt, sozusagen als Bild einer gesamtgesellschaftlichen Möglichkeit, die jedoch auf eine Option zusammengedampft ist und das Ganze als ideologischen Kitt zusammenhält. Keine zentralistische Wirtschaftsplanung ohne ein Bild des guten Führers. Nun haben wir also hier einen Ansatzpunkt, auf welche Art und Weise die Situationisten dazu gekommen sind, in die gelähmte Öffentlichkeit des Kalten Krieges zu intervenieren. Es waren kommunistische Kritiker der Sowjetunion, die die scheinbare Alternative zwischen freier Marktwirtschaft und Planungsdiktatur in Frage stellte. In der 7. Ausgabe ihrer Zeitschrift im April 1962, also das ist auch noch wichtig, das habe ich so ein bisschen vergessen auch mit zu erwähnen, diese Zeitschrift, die sie herausgegeben haben, die hatte immer so Metallen, farbige Umschläge, waren sehr aufwendig gestaltet. Es gibt hier so eine Reproduktion davon, also in der 7. Ausgabe dieser Zeitschrift veröffentlichte DSI einen Text mit dem Titel Geopolitik der Schlaftherapie, der sich direkt zum Kalten Krieg äußerte. Da ist zu lesen, die zurzeit augenscheinlichste wesentliche Grundlage der aktuellen Weltpolitik, das Gleichgewicht des Schreckens, ist auch das Gleichgewicht der Resignation. Für jeden Gegner, der sich mit dem Fortbestehen des anderen bescheidet, und für die Leute innerhalb ihrer Grenzen, die sich in ein Schicksal ergeben, das ihnen so vollkommen entgeht, dass das Weiterbestehen der Welt nur noch ein zufälliger, von der Vorsicht und dem Geschick unergründlicher Strategen abhängiger Vorteil ist. Nun ist aber das Entscheidende an dieser Position, die hier vorgetragen wird, dass die SI genau diesen Zustand der Lähmung und des Wartens auf das Erlöschen der Menschheit zutiefst ideologisch erachten. Eine kritische Position müsse erkennen, dass es den beiden Blockparteien überhaupt nicht um den Einsatz der Atombombe ging, sondern um etwas anderes. Zitat aus demselben Text. Die beiden Lager bereiten nicht wirklich den Krieg vor, sondern die unbefristete Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts, das die innere Stabilisierung ihrer Macht widerspiegelt. Selbstverständlich sollen riesige Mittel dafür aufgebracht werden, da man das Schauspiel eines wirklichen Kriegs immer weiter treiben muss. Und gerade die zivilen Atomschutzbunker, die in dieser Zeit immer häufiger gebaut wurden und, wie ich das schon gesagt habe, sogar Teil der regulären Stadtplanung wurden, die haben in Wirklichkeit, so DSI, überhaupt gar nicht die Funktion, die Leute im Fall eines Atombombenschlags vor irgendwas zu schützen. Und das wurde zu dieser Zeit von kritischen Leuten von dieser Basisbewegung gegen die atomare Aufrüstung oft genug gezeigt, dass im Ernstfall diese Atombunker, die damals für die zivile Bevölkerung gebaut wurden, überhaupt niemanden hätten schützen können. Stattdessen haben in der Sicht der SI die zivilen Atomschutzbunker die Funktion, das Leben jenseits des Krieges zu strukturieren. Sie haben eine Ordnungsfunktion innerhalb der bestehenden Gesellschaft. Die Situationisten drücken es polemisch so aus, dass die Atomschutzbunker die Menschen daran gewöhnen, dass das Leben in dieser Gesellschaft zum bloßen Überleben degradiert wird. Also der Atomschutzbunker als Symbol für das bloße Überleben. Dazu will ich jetzt auch nochmal eine längere Passage vorlesen. Ich finde es auch ganz schön, also diesen Stil, der SI mitzubekommen, auf welche Art und Weise sie geschrieben haben. Sie schreiben, mit dem Bau der Bunker und seinem voraussehbaren Zubehör soll alles unter der Erde neu begonnen werden. Die Ausstattungsmöglichkeiten der Wohnung sollen nochmals überprüft werden, und zwar in doppelter Hinsicht. Es handelt sich wirklich um die Einrichtung eines neuen Beständigen in neuem Ausmaß. Diese unterirdischen Investitionen in von der Gesellschaft des Überflusses bisher unbebaute Schichten leiten auch eine Wiederankurbelung für die auf der Erdoberfläche schon gebräuchlichen haltbaren Güter ein, wie zum Beispiel eine Hochkonjunktur für Lebensmittelkonserven, von denen so viele wie möglich in jedem Keller gelagert werden sollen, auch für neue spezifische Gadgets, wie zum Beispiel Plastiksäcke für die Leichname derer, die in dem Atombunker sterben und natürlich mit den Überlebenden dort weiterhin werden bleiben müssen. Man kann freilich leicht einsehen, dass diese schon überall verstreuten individuellen Atombunker niemals wirksam schützen. Zum Beispiel wegen so grober technischer Vernachlässigung wie des Mangels an Autonomie bei der Sauerstoffzufuhr. Weiter, dass die perfektesten Kollektivatombunker einen nur sehr begrenzten Überlebensspielraum anbieten würden, falls es zufällig zum thermonuklearen Krieg kommen sollte. Wie bei allen Rackets dient hier der Schutz nur als Vorwand. Die Gefügigkeit der Leute zu messen und damit zu verstärken und jene in eine der herrschenden Gesellschaft angenehme Richtung zu manipulieren, das ist der wirkliche Nutzen der Atombunker. Als Herstellung einer neuen Konsumware in der Gesellschaft des Überflusses beweisen sie mehr als irgendein voriges Produkt, dass man die Menschen arbeiten lassen kann, um hochkünstliche Bedürfnisse zu befriedigen, die sicher als Bedürfnisse weiter bestehen, ohne je Begierde gewesen zu sein und auch keine Gefahr laufen, zu solchen zu werden. Die Macht dieser Gesellschaft und ihr furchtbares automatisches Genie kann bei diesem Grenzfall ermessen werden. Sollte sie einmal mit brutaler Offenheit feierlich bekannt geben, sie zwinge den Menschen ein leeres und dermaßen trostloses Leben auf, dass es allen als beste Lösung erscheinen würde, sich zu erhängen, so würde es ihr doch gelingen, ein gesundes und rentables Geschäft mit der Herstellung von genormten Stricken zu treiben. Bei dem gesamten kapitalistischen Reichtum bedeutet aber der Überlebensbegriff nur einen bis zum Ende der Erschöpfung verschobenen Selbstmord, einen alltäglichen Verzicht auf das Leben. Durch das Atombunkernetz, das nicht in Kriegszeiten, sondern sofort gebraucht werden soll, entsteht vor unseren Augen das jetzt noch übertriebene und groteske Bild des Lebens unter dem zur Vollkommenheit getriebenen bürokratischen Kapitalismus. Dabei tritt ein Neochristentum hervor, das sein Ideal des Verzichts, eine neue, mit der Wiederbelebung der Industrie zu vereinbarende Untertänigkeit wieder einführen will. Die Welt der Atombunker erkennt sich selbst als ein Jammertal mit Klimaanlage. Die Koalition aller Manager und ihrer Priester mannigfaltiger Art kann in einer einheitlichen Parole übereinstimmen: die Macht des Starrkrampfs plus Überkonsum. Soweit die Situationisten zu diesen zivilen Atombunkerbauprogrammen, was sie ein Jahr geschrieben haben, bevor dieser Bunker in Reading entdeckt wurde. Der konkrete Anlass für die Ausstellung in Reading bestand nun aus zweierlei Faktoren. Zum einen hatte sich ein Kontakt zwischen der SI und der Kampagne für atomare Abrüstung in Dänemark ergeben. Die Abrüstungskampagne in Dänemark stach durch ihre Radikalität hervor und entwickelte ganz unabhängig eine Position, die derjenigen der SI ganz ähnlich war. So schrieb Tak Hint, einer der Köpfe der dänischen Abrüstungskampagne, Zitat, dass die politische Situation in diesem Land und in Europa von einer Paralyse gekennzeichnet ist, darüber besteht heute kein Zweifel. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe für diese Situation. In erster Linie ist es der kalte, eisige, tiefgefrorene Kalte Krieg. Es ist aber auch der verworrene Charakter der ganzen Situation. Wenn ihr weiterhin auf die Bombe starrt wie ein hypnotisierter Hase auf die Schlange, vollständig paralysiert und ohne jeden Instinkt der Selbsterhaltung, dann liegt es vielleicht daran, dass es heute nur noch einen Glaubensartikel zu geben scheint, dass nichts verändert werden kann. Und die SI stand tatsächlich auch in persönlichen Briefkontakt mit diesem Tak Hint aus Dänemark. Und es gab kurzweilig auch die Überlegung, ob der Tak Hint Mitglied werden könnte der Situationistischen Internationale. Durch die inhaltliche Nähe zur Abrüstungskampagne in Dänemark lag es für die SI nahe, dort aktiv zu werden, also in Dänemark. Und es gab aber auch noch einen weiteren Grund, nämlich deswegen, weil sich zu dieser Zeit gerade innerhalb der Situationistischen Internationale in Kunst, hier ist dieser Artikel Geopolitik der Schlaftherapie, hatte ich vergessen zu sagen, ja. Also zu der Zeit, kurz bevor die diese Ausstellung in Odensee in Dänemark ausgerichtet haben, gab es einen Konflikt innerhalb der Situationistischen Internationale. Man muss sagen, diese Geschichte der SI ist überhaupt die ganze Zeit von Konflikten geprägt. Es gibt die ganze Zeit Spaltungen und Ausschlüsse. Nun hatte sich aber so eine Koalition ergeben, also zwischen der Gruppe Spur und der skandinavischen Sektion, die immer noch so ein bisschen auf diesem eher folkloristisch-vitalistischen Trip waren und die eigentlich sozusagen an der traditionellen Malerei festhalten wollten. Und das kam dann in Widerspruch zu der Linie von Guy Debord und von Constant und auch diesen Jeppesen Viktor Martin, die sozusagen immer mehr darauf gedrängt haben, dass die Aufhebung der Kunst eben vor allen Dingen auch heißt, dass wir uns erstmal jenseits des Kunstbetriebs bewegen müssen und dass man unter diesen Umständen keine Bilder mehr malen kann, die auch noch individuell unterschrieben worden sind. Und deswegen wurde dann die skandinavische Sektion der SI inklusive der Gruppe Spur ausgeschlossen. Die haben dann weitergemacht als die haben sich dann wirkliche Situationistische Internationale oder so genannt. Also die Skandinavier haben dann weitergemacht, die hatten irgendwo in Schweden so Tragabygget hieß das, irgendwie Drachenheim oder so, hatten die wie so eine Art Künstlerkommune gebildet und haben da halt gemalt und genau. Und wollten halt sich halt ihrem folkloristischen Künstlerkram hingeben. Und das war jetzt natürlich irgendwie so eine Situation, wo sich die Situationistische Internationale gedacht hat, wir müssen jetzt trotzdem auch in Skandinavien präsent sein und wir müssen vor allen Dingen unsere Position der Aufhebung der Kunst glaubhaft machen. Und wir müssen es glaubhaft machen, dass man sich künstlerische Mittel aneignen kann, ohne dass man Teil des Kunstbetriebs ist und ohne dass man traditionelle Kunst macht. Und deswegen war dann sozusagen Odensee in Dänemark halt aufgrund der Nähe zu Skandinavien halt irgendwie ein ganz guter Ort. Diese Ausstellung hat stattgefunden in dem sogenannten Volkshuset, wenn ich mich richtig erinnere, oder irgendwie auch so eine Art Kommune-Projekt, wo auch zum Beispiel die lokale Kampagne zur atomaren Abrüstung gewesen ist, wo verschiedenste Aktivisten sich getroffen haben, auch Leute, die gegen die Apartheid in Afrika mobilisiert haben und so einen internationalistischen Ansatz hatten. Und es befand sich eben zufällig eine Galerie in diesem Haus. Und diese Galerie wurde glücklicherweise noch betrieben von jemandem, der in Konkurrenz war zu den skandinavischen Künstlern, die zuvor auch in Kopenhagen, glaube ich, eine Ausstellung gemacht hatten. Und da hat sich das gut geeignet, da konnten sie sozusagen das feindliche Territorium gut besetzen und haben dann eingeladen zu einer Ausstellung, die den Titel trug Destruction of the RSG6. Und wir können uns jetzt anschauen, was da sozusagen drin passiert ist im Rahmen dieser Ausstellung. Jetzt kannst du weiterklicken, genau. Das ist sozusagen der Einladungsflyer und was da wichtig ist, festzustellen, ist, dass sie hier das Design der Broschüre von Spice for Peace übernommen haben. Das heißt, die Einladung zur Ausstellung kommt in genau demselben Stil her, wie diese Gruppe Spice for Peace 5 Monate vorher die Existenz des Bunkers RSG6 nachgewiesen hatte und dieses Atombunker-Bausystems. Das heißt, die haben hier bewusst Bezug genommen auf das, was sozusagen in der Sphäre des Protests und der Politik stattfindet. Und dann wurde eben eingeladen zu dieser Ausstellung. Also, was ist passiert, wenn man diese Ausstellung besucht hat? Man ist erstmal sozusagen empfangen worden von Männern, die in so strahlungsresistenten Overalls waren. Die haben einen reingelassen und haben einem die Pille zur letzten Hoffnung in die Hand gedrückt. Das heißt, das muss man auch, glaube ich, sehen, in dieser Zeit ist die Selbstmordrate sehr hoch angestiegen und der Verkauf von Betäubungsmitteln und Rauschmitteln hat enorm zugenommen in der Zeit. Man konnte hier jetzt sozusagen die letzte Pille nehmen, wurde sozusagen eingeladen zum Gute Nacht zu sagen zur Welt und man kam dann in einen Atomschutzbunker rein. Das heißt, es war ein Raum, der genau gestaltet war wie ein Atomschutzbunker mit allem Inventar, was dazugehört und diesen Utensilien, die hier auch beschrieben worden sind, also mit der ganzen Ausstattung von so einem Bunker. Es hat leicht schärflich gerochen und gab so ein seltsames Neonlicht. Das war sozusagen die erste Station, wo man halt vorgeführt bekommen wurde, okay, das ist die Perspektive des Überlebens, die euch die Herrschenden sozusagen zugestehen. Also, die Perspektive des Überlebens von den Herrschenden zugedacht, konnte man hier sozusagen am eigenen Leib erleben in diesem Atomschutzbunker. Und dann kam man in den nächsten Raum. Was hier zu sehen ist, sind Zielscheiben und zur Verfügung gestellte Luftgewehre, mit denen man auf diese Zielscheiben schießen konnte. Und was ihr hier seht, sind aufgerichtete Porträts. Da ist Kennedy, Khrushchev, also der sowjetische Außenminister, der dänische Außenminister, Adenauer, und der Papst, also sozusagen wichtige politische Figuren dieser Zeit und die gerade auch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben im Zuge der Blockkonfrontation und des Kalten Krieges. Und man wurde hier eingeladen dazu, Schüsse abzufeuern auf diese schönen Gesichter. Also das ist sozusagen die Umkehrung dessen, was man vorher gesehen hat. Vorher sozusagen die galvanisierte Angst, das Starren auf die Schlange, nur noch überleben um jeden Preis. Und hier wird es sozusagen umgekehrt. Das, wovor man Angst haben muss, ist nicht sozusagen der Feind, der immer droht im Verborgenen. Der wirkliche Feind ist nicht die Sowjetunion. Der wirkliche Feind ist nicht der jeweilige Gegner in der Blockkonfrontation, sondern der Feind sind genau die Politiker und die Architekten der Macht, die euch so ein Überleben halt zurechnen. Und das, was ihr machen müsst, ist eigentlich auf sie zu schießen. Und man kann nochmal das nächste Bild machen. Das ist de Gaulle. Finde ich eigentlich sehr schön. Das ist wahrscheinlich das schönste Porträt, was es jemals von de Gaulle gegeben hat. Was man hier auch noch sieht, sind diese Bildtafeln oder diese Schriftzeichen Dépassement de l'art, also Aufhebung der Kunst, Réalisation de la Philosophie, also die Verwirklichung der Philosophie, eine Marx'sche Formel. Es gab noch alle gegen die entfremdete Arbeit. Was gab es noch? Also so verschiedene Sprüche, die sozusagen situationistische Parolen sozusagen, die waren aber interessanterweise auf Gemälde gezeichnet. Das heißt, also das sind Sachen von Guy Debord. Guy Debord hat diese Parolen da auf diese Bildtafeln geschrieben und diese Bilder stammen aber ursprünglich von Pino Galizio, ein italienischer Situationist, der zu dem Zeitpunkt aber schon ausgeschlossen war, auch wegen irgendwelchen Malereitendenzen wahrscheinlich. Der hatte in den Jahren zuvor so eine automatische Malmaschine entwickelt. Das heißt, es gab so eine Maschine und da hatte der irgendwie so 200 Meter Tapete oder Leinwand oder so und dann konnte man das da sozusagen automatisch durchziehen und dann gab es so eine Maschine, die hat so Harz und Farbe und mit Stiften und so hat da so wirres Zeug automatisch drauf gemalt und dann stand da Pino Galizio sozusagen am Ausgang der Galerie und hat das zugeschnitten und je nachdem, wie viel Quadratmeter man von dieser Kunst bekommen hatte, wurde das dann berechnet. Das heißt, es war auch sozusagen der Versuch, den Kunstbetrieb sozusagen lächerlich zu machen und fortzuführen, dass man mit einfachsten Mitteln, also es braucht den Künstler eigentlich nicht mehr, sondern das, was die ganzen Leute als Kunst kaufen, das kann man halt auch lieblos zusammenklatschen mit so einer automatischen Malmaschine und dann wird es verkauft. So, was dann passiert aber, es ist ganz entscheidend von der Reflexion der Situationistischen Internationale, nämlich nachdem der ganze Kunstbetrieb so ein bisschen pikiert war von dieser Aktion von dem Pino Galizio, haben diese Werke einen enormen Wert bekommen auf dem Kunstmarkt. Und das ist das, was die Situationisten bezeichnet haben als das Wechselspiel von Detournement und Rekuperation. Also Detournement, das war diese Aneignung, diese Zweckentfremdung, diesen neuen Kontext herstellen durch Fragmente. Und Rekuperation, das ist das, was das Spektakel die ganze Zeit macht. Das heißt sozusagen Ideen, Vorstellungen, Begierden aufzunehmen und sozusagen wieder in sich zu integrieren und als konsumierbare Möglichkeiten darzustellen und zu inszenieren. Und jetzt hatte der Debord noch sozusagen diese Bilder von dem Pino Galizio und hat die einfach übermalert und sozusagen, die waren irgendwie so 2000 Kronen wert oder so in Dänemark und er hat es dann halt irgendwie so auf 200 Kronen herabgesetzt. Also die haben sozusagen an Wert verloren dadurch, dass da einfach Parolen drauf geschmiert worden sind. Das ist sozusagen der Raum der Bewusstwerdung, wo halt sozusagen die Stoßrichtung der Angst oder die Stoßrichtung der Politik halt irgendwie genau umgedreht wird. Und also verbunden dieses Schießen auf die Politiker mit diesen auffordernden Parolen. So, also insgesamt gab es drei Räume und wir betreten jetzt sozusagen den dritten Raum. Und was wir hier sehen, sind ja, Kunstwerke von diesem Jeppesen Viktor Martin, dem dänischen SI-Mitglied. Und was er hier gemacht hat, ist, dass er erstmal die Form des Action-Paintings adaptiert hat. Also wenn man zu der Zeit gelebt hatte, kam man um Action-Painting nicht voraus, war vor allen Dingen in New York ein wichtiges Zentrum dieser Form von Action-Painting. Und dieses Action-Painting ist so ein Kunststil, der vor allen Dingen damit verbunden ist, dass das individuelle Leiden des Künstlers einen Ausdruck findet. Und in dieser Rage, in die sich dieser individuelle Künstler dann reinversetzt, dann klatscht er sowas an die Wand und dann ist das ein ganz ursprünglicher Ausdruck von irgendwelchen Emotionen und so weiter. Und jeder, der damals in diese Ausstellung gegangen ist, hat sozusagen erkannt, dass das sowas Ähnliches ist oder dass das genau in diesem Stil daherkommt. Wenn man jetzt aber einen genaueren Blick darauf geworfen hat, wird deutlich, dass es sich um was anderes gehandelt hat, nämlich dass das Landkarten gewesen sind. Er hat es genannt thermonukleare Landkarten und da hat er sozusagen Gips genommen, Haare sind mitverwendet worden, ich glaube Schuhcreme und er hat sozusagen wie so Reliefs hergestellt, wo die Karte der Welt wenige Tage nach Ausbruch des Atomkriegs sozusagen zu sehen ist. Das heißt, er kehrt sozusagen diesen individuellen Ausdruck des Leidens in das um, woran sozusagen die Menschheit wirklich leidet und das sozusagen die Blockkonfrontation und die politischen Verhältnisse das sind, was einen zurichtet. Genau, und man erkennt das sozusagen erst im zweiten Blick, dass es da um eine Darstellung geht dessen, was passiert, wenn man die Welt tatsächlich dem Geschick von diesen Strategen überlässt, die da den Kalten Krieg vom Zaun zetteln. Genau, diese Werke sind aber nur verstehbar, also die hingen an der einen Wand und auf der gegenüberliegenden Wand hingen noch andere Kunstwerke und standen teilweise. Das müsste jetzt kommen. Nee, ach genau, hier sieht man nochmal diesen Jeppesen Viktor Martin vor einem dieser thermonuklearen Landkarten. Das ist sozusagen, das finde ich am schadesten, dass es da keine anderen Fotografien davon gibt. Das sind die einzigen Fotografien, die noch davon bestehen. Das ist eine, wie so Plastiken sind, das ist eine Reihe von Arbeiten von Michelle Bernstein, eine Gründungsmitglied der SI, die lange Zeit Lebensgefährtin gewesen ist von Guy Debord. Und die hat diese Reihe von Arbeiten genannt Siege des Proletariats. Sieg der spanischen Republikaner, also Sieg im spanischen Bürgerkrieg sozusagen. Was sie gemacht hat, ist, dass sie in die Geschichte gegangen ist, sich verschiedene Situationen rausgenommen hat, wo es revolutionäre Anläufe gegeben hat, die aber gescheitert sind. Und hier ist sozusagen eine entscheidende Schlacht dargestellt im spanischen Bürgerkrieg, wo es sozusagen noch gut hätte ausgehen können im letzten Moment für die Anarchisten und für die kommunistische Bewegung in Spanien, im spanischen Bürgerkrieg, bevor dann die Frankisten halt gewonnen haben. Und das ist Sieg der Pariser Kommune, das heißt, hier wird die Entscheidungsschlacht um die Pariser Kommune von 1871 dargestellt, genau in dem Moment, wo man auch noch sozusagen die Versailler Regierungsarmee vielleicht hätte besiegen können. Und genau, ich glaube, das ist wichtig, sich die Arbeiten von dem Viktor und von der Michelle Bernstein zusammen zu vergegenwärtigen, weil das eine ist sozusagen der Blick in die Zukunft. Das ist das, was uns möglicherweise erwartet, wenn wir die Welt diesen Strategen überlassen. Hier ist es sozusagen der Blick zurück in die Geschichte und es werden historische Situationen genommen, die sozusagen stillgestellt werden und dabei gleichzeitig sozusagen die Geschichte geöffnet wird und sozusagen andere mögliche Verlaufsformen der Geschichte sozusagen ins Bewusstsein gerufen werden, was halt irgendwie klar macht, es hätte auch anders kommen können und das heißt, wir können das auch wieder aufgreifen. Also ist auch so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, wie viele von euch die Geschichtsthesen von Walter Benjamin kennen, wo es den Engel der Geschichte gibt, der sozusagen auf die Trümmerhaufen der Geschichte zurückblickt und am liebsten sozusagen die Geschichte stillstellen will und die Trümmerhaufen wieder sozusagen ordnen und aufbauen möchte. Ich glaube, dass das genau so ein Blick ist in die Geschichte der proletarischen Revolutionsversuche hinein und sich eben bewusst zu machen, was für unabgegoltene Sachen es in der Geschichte noch gibt und sich die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen bewusst zu machen. Im letzten Raum, also wo diese Arbeiten von Michelle Bernstein und dem Jeppesen Viktor Martin zu sehen sind, gab es auch einen Ausstellungskatalog. Der war wiederum genauso gestaltet wie die Broschüre von Spice for Peace und die Kunstwerke waren da eben abgebildet wie sozusagen Dokumentation. Also genauso wie die Gruppe Spice for Peace ihren Fund in Reading sozusagen in der Broschüre abgebildet hat als Dokumente, so bilden sie nochmal ihre Ausstellung ab und dieser Ausstellungskatalog ist auch verbunden mit einer theoretischen Reflexion zur Aufhebung der Kunst und so weiter. Also die ganzen Sachen, die ich versucht habe, so ein bisschen darzustellen. Jetzt kann man sich fragen, was es für Reaktionen auf diese Ausstellung gegeben hat. Also in Dänemark gab es Empörung und Geringschätzung über diese Ausstellung. Das heißt, wurde gesagt, haben sie einen schönen Schießbunker aufgebaut, das ist ja gar keine Kunst. Wobei genau die Situationisten gesagt haben, ja, das ist eine andere Form der Intervention mit künstlerischen Mitteln, aber eben keine Kunst. Also es gab so ein bisschen so Empörung und es gab einen Zeitungsartikel, der diese Ausstellung sehr gelobt hat und gesagt hat, ja, das ist ja wirklich eine avantgardistische Gruppe, die da auftritt und die halt irgendwie sozusagen auf dem Feld der Kunst dem Blocksystem einen Schlag versetzen möchte. Den Artikel hat er aber unter einem Pseudonym einer der Situationisten selber geschrieben. Und es gab dann noch so einen kleinen Skandal, weil der Besitzer dieser Galerie in Odensee, dem war es auf einmal zu radikal, was da zu sehen war. Und er hat dann in der Öffentlichkeit gesagt, er will nicht, dass die Situationisten ihm sozusagen seine Galerie zu einer Schießbude umbauen. Und hat dann etwas gemacht, was die Situationisten dazu geführt hat, diese Ausstellung von einem Tag auf den anderen zuzumachen. Er hat nämlich den Eingang in die Galerie ermöglicht, direkt in den Raum mit den Gemälden sozusagen. Also man konnte sozusagen den Atombunker und den Schießstand sozusagen auslassen und sich wie in einer ganz normalen Kunstgalerie nur diese Bilder und Installation anschauen. Und das war für die Situationisten der Worst Case sozusagen, wieder eine ausstellungsähnliche Praxis halt irgendwie sozusagen überführt zu werden und haben gesagt, wenn der das macht, dann schließen wir die Ausstellung sofort, um sozusagen auch die ja, Verfügungsgewalt über diese Ausstellung und über das Konzept halt irgendwie zu behalten. Dann wurde die Galerie innerhalb von einem Tag ausgeräumt und dann hat sozusagen dieser Jeppesen Viktor Martin diese ganzen Ausstellungsgegenstände bei sich zu Hause gehabt und aus irgendwelchen mysteriösen Umständen ist irgendwie seine Wohnung in die Luft geflogen. Ich weiß nicht, ob der selber Sprengstoff hatte oder ob da irgendein Unfall passiert ist. Und das ist der Grund, warum sozusagen diese ganzen Ausstellungsstücke nicht mehr erhalten sind. Ist aber durchaus im Sinne der Situationisten, die nie wollten, dass man sowas konserviert und irgendwie wie so teuer handhabbare Kunstwerke danach aufbewahrt. Und das hier ist ein Zeitungsartikel aus einer dänischen Tageszeitung, wo ungefähr so drin steht, da gab es Konflikte in der Schießbude sozusagen, also wo dieser Konflikt zwischen dem Ausstellungsgaleriebesitzer und den Situationisten wurde dann halt auch nochmal skandalös besprochen in der dänischen Öffentlichkeit. It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. They push it. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge mit einem Vortrag über das situationistische Ausstellungsprojekt Destruction of the RSG6. Und falls ihr mehr darüber erfahren möchtet oder wenn ihr das Gehörte noch einmal nachlesen möchtet, die 5. Ausgabe der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution enthält einen Text von Mikkelbold Rasmussen über eben dieses Ausstellungsprojekt der Situationistischen Internationale. Mehr Infos dazu gibt es unter spektakel.blogsport.de. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax können außerdem einfach bei Korax vorbeikommen und dort nach einem Exemplar fragen. Wutpilger Streifzüge hört ihr auf Korax an jedem dritten Sonntag von 9:30 bis 10:30, beim FSK in Hamburg an jedem vierten Sonntag ab 14 Uhr und bei Radio Lotte in Weimar an jedem vierten Donnerstag ab 18 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. Talking about, yeah. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. Talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, it's a motherfucker. Don't you know, don't you know? Talking about, yeah. Nuclear war, yeah. Talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, your ass got to go. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, your ass got to go. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, your ass got to go. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. They're talking about, yeah, nuclear war, yeah. They're talking about, yeah, nuclear war, yeah. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. If they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. It'll blast you. It'll blast you. So high in the sky. So high. It's gonna blast you, it's gonna blast you. So high in the sky, so high in the sky. You kiss your ass goodbye, kiss your ass goodbye. You kiss your ass goodbye, kiss your ass goodbye. You kiss your ass goodbye. They push that button, if they push that button, if they push that button, if they push that button. It's gonna blast your ass, it's gonna blast your ass. So high in the sky, so high in the sky. You can kiss your ass, you kiss your ass. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. They're talking about, yeah, nuclear war, yeah. They're talking about, yeah, nuclear war, yeah. Radiation, radiation, mutation, mutation, radiation, radiation, mutation, mutation, radiation, radiation, mutation, mutation, radiation, radiation, mutation, mutation. Atomic bomb, neutron bomb, kiss your ass, goodbye, goodbye. They push that button, they push that button, they push that button, they push that button, they push that button, they push that button. It's a motherfucker, it's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker, it's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? They push that button, they push that button. If they push that button, they push that button. Your ass got to go. Your ass. Your ass. You got no ass. Got no ass. You lost your ass. You lost your ass. They're talking about, yeah, nuclear war. Yeah. They're talking about, yeah, nuclear war. Yeah. And mutations. Mutations. And radiation. Radiation. Mutation. Mutation. And radiation. Radiation. If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. If they push that button. Radiation. Radiation. Mutations. Mutation. Radiation. Radiation. Mutations. Mutation. Man's radiation. Man's radiation. Makes mutations. Makes mutations. Man's radiation. Man's radiation. Makes mutations. Makes mutations. They're talking about, yeah, nuclear war. Yeah. Talking about, yeah, nuclear war. Yeah. Fire. Fire. Melting. Melting. People. People. Buildings. Buildings. Earth crash. Earth crash. If they push that button. If they push that button. If they push that button, if they push that button, it's gonna blast you so high. It's gonna blast you so high. Up in the sky. Up in the sky. You can kiss your ass. You can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye. Goodbye. Farewell. Farewell. Farewell. Goodbye, ass. Goodbye, ass. Goodbye, ass. It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. Goodbye. It's a motherfucker. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. It's a motherfucker. that button. If they push that button. If they push that button. They push it. Kiss your ass goodbye. Kiss your ass goodbye.